بسم الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اكتفى. أما بعد, werden inshallah ta'ala den Fiqh studieren, aber wir werden bi'idhnillah ta'ala auf eine Meinung gehen. Das heißt, wir gehen nicht auf den Ikhtilaf, auf die Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten ein. Weil das ist für den Anfänger, sage ich mal, das wird seinen Kopf und sein Verständnis zerstören. Wenn er hört, die Gelehrten sagen das und die Gelehrten sagen dies und dieser Gelehrte sagt das. Ja? Und dann am Schluss steht er da und er hat überhaupt keine Basis und weiß nicht, wie er damit umzugehen hat. Und das ist der größte Fehler, den heute die meisten haben, die den Fiqh so studieren. Sie sagen, nein, wir gehen gleich und wollen wissen, was sagt Imam Malik, was sagt Imam Ahmad, was sagt Imam Shafi'i und so weiter. Ja, und er hat keine Grundbasis und am Schluss vergehen Jahre und er hat gar nichts gelernt, weißt du? Und hat kein Fundament. Und deswegen, so fangen auch die Gelehrten an, rahimahumullah ta'ala, wenn sie den Fiqh lehren, fangen sie damit an, dass sie den Talib erstmal ein kleines Buch lehren. In einem bestimmten Madhab zum Beispiel. Sagen wir den Madhab von Imam Ahmad ibn Hanbal. Die nehmen ein kleines Buch, was eine Meinung beinhaltet oder was der Gelehrte, der von diesem Madhab ist, diese Meinung als die Meinung sieht, auf die sich dieser Madhab stützt. Al-Qawl al-Rajih. Also diese Meinung, wo sie sagen, okay, das ist die Meinung, auf die wir uns stützen und die richtige Meinung. Es mag sein, dass eine Mas'ala, ein Thema, mehr als eine Meinung hat. Kann sein. Aber dies ist wichtig, dass der Talibul Ilm, der Student des Wissens, ein Bild hat. Wenn er das verinnerlicht hat, verstanden hat, dann geht er zum zweiten Schritt, nämlich er fügt noch eine Meinung dazu. Beispiel in Fiqh von den Hanabila, rahimahumullah, gibt es Bücher wie Umdatul Fiqh. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Dieses Fiqh-Buch ist ein zusammengefasstes Buch und wie gesagt, beschäftigt sich mit einer Meinung, damit fängt man an. Danach, wenn man das hat, man könnte Zad al-Mustaqni' lernen, dann geht man in Muqni' und dann geht man weiter zu Kafi, bis man irgendwann mal in die Stufe kommt, die eigentlich nur wenige Menschen erreichen, dass man die Stufe hat, dass man den hohen Ikhtilaf geht. Und da liest man dann das Buch Al-Mughni und studiert das. Und wir werden inshallah ta'ala ein Buch studieren, was eine Zusammenfassung wiederum von einem Buch der Hanabila ist. Dieses Buch an sich ist sehr schön. Warum? Weil es ist so geordnet, dass der Talibul Ilm ein gewisses Bild hat. Er kann zum Beispiel, wenn wir in das Buch des Gebetes gehen, dann fangen wir an zum Beispiel die Pflichten des Gebetes, dann die Sunnan des Gebetes, dann die Sachen, die das Gebet ungültig machen. Das ist eine schöne Art und Weise, die leicht ist für den Talib und sein Verständnis. Natürlich, dieses Buch ist nicht breit von Themen. Das lässt man ja auch am Anfang. Wir brauchen die Fundamente. Und was erwähnt werden muss dazu, das werden wir inshallah ta'ala erwähnen. Tayyib, lasst diese Aussagen von wegen, wir schauen nur auf den Beweis, alles andere interessiert uns nicht. Erstens, diese Aussage an sich ist richtig, aber von der anderen Ansicht falsch. Warum? Weil wir nicht die Stufe erreicht haben der Mujtahidun. Das heißt, der Großgelehrten, die fähig sind, von Koran und Sunna Urteile hinaus zu leiten. Das bedarf einer Stufe. Und das bedarf bestimmter Arten von Wissen, ja, die meisten leider nicht besitzen. Und daher werden wir uns inshallah auf die Gelehrten stützen und was die Gelehrten, rahimahumullah, als richtig gesehen haben und was wir auch von ihnen gelernt haben, vielleicht werden wir ihnen in manchen Sachen widersprechen, aber wir gehen nicht in die Details, in alle Details, in allen Themen. Das würde auch nicht reichen, wir würden jahrelang hier sitzen noch. Tayyib, das ist der erste Schritt und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Erfolg gibt und dass er uns Verständnis gibt. Al-Fiqh. In der Sprache, barakallahu fikum, ist Al-Fiqh das Verstehen. Das Verstehen. Ja? Wenn man sagt im Fiqh in der Sprache, dann sagt man, dass das damit gemeint ist, das Verstehen. Ihr müsst wissen, wenn ihr bei Gelehrten studiert, dass sie euch meistens die Worte erklären, vom linguistischen her, vom sprachlichen her, und danach erklären sie euch, was ist islamisch, für eine Definition hat. Versteht ihr? Und darauf, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir noch detaillierter eingehen. Wir haben gesagt, Al-Fiqh ist das Verständnis. oder kommt von Al-Fahm, das Verstehen in der Sprache. Wal-Fiqh, islamisch gesehen, bedeutet eigentlich nur, dass man sich mit den praxisbezogenen Handlungen des Menschen beschäftigt und seine detaillierten Beweise. Alles, was der Mensch macht. Wie er betet, wie er fastet, wie er heiratet, wie er spendet, wie er vermietet, wie er Zakat zahlt und so weiter. Diese Handlungen, die der Mensch ausführt. Da gibt es natürlich, manche Gelehrten sagen, es kann man in zwei Arten untereinander oder unterteilen. Sagen wir, Al-Fiqh al-Ibadat, der Fiqh, wer sich mit den Ibadah beschäftigt, das Beten, das Fasten und so weiter. Und dann Al-Mu'amalat, das ist das, was zwischen dir und den Menschen passiert. Wie heiratest du? Wie vermietest du? Und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch das Strafrecht. Ja, das Strafrecht, wenn jemand klaut, wenn jemand Zina macht und so weiter. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala Gutes möchte, den gibt er Fiqh im Din. Diese Überlieferung ist mutawatir, das heißt, sie ist sehr stark, sehr oft überliefert und sehr stark auf die höchste Stufe der Authentizität. Daran gibt es keinen Zweifel. Es hat mehr als ein Sahabi überliefert. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn Allah Gutes will, er gibt ihm Fiqh, er gibt ihm Verständnis. Und dieses Verständnis, barakallahu fikum, auf das werden wir gleich eingehen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt nicht, er gibt ihm Ilm, Wissen. Er gibt ihm Verständnis, weil das Verständnis ist allgemeiner als das Wissen. Im Verständnis tritt das Wissen ein. Du kannst Wissen haben, aber falsches Verständnis. Deswegen, du brauchst Wissen und Wissen mit richtigem Verständnis. Und wenn wir reden vom Verständnis, reden wir immer über den Islam. Wie verstehen wir Koran und wie verstehen wir die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Das ist sehr, sehr wichtig, dass man weiß. Ein Zeichen, dass Allah jemanden Gutes möchte und dass Allah jemanden liebt, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Ilm gibt und ihm Verständnis gibt. Wie viele tragen Sahih al-Bukhari, tragen den Koran in sich, tragen Muslim in sich, tragen so viele Bücher in sich, achi. Die können es auswendig, die sind wie eine Festplatte. Wenn du sagst, ich brauche den Hadith so und so, du gibst ihm das Wortlaut, er sagt dir, hier steht in Bukhari Nummer so und so. Aber er hat keine Ahnung. Oder wie viele haben Verständnis, haben den Koran und die Sunna in sich und sind in Schirk verfallen. Oder in falsche Deutungen, die sie in Kufr gebracht haben. Möge Allah mich und euch bewahren. So, jetzt gibt es zwei Arten von Fiqh. Es gibt Al-Fiqh al-Akbar und Al-Fiqh al-Asghar. Das heißt, Al-Fiqh al-Akbar, der große Fiqh, und einmal den kleinen Fiqh. Der große Fiqh ist die Aqidah. Das Verständnis, das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala und alles, was man verinnerlicht. Das ist das große Verständnis. Das Verständnis, indem man sagt, die Aqidah. Dann gibt es Al-Fiqh al-Asghar. Al-Asghar. Das ist der kleine Fiqh. Der kleine Fiqh und der sich da, mit dem wir uns, bi'idhnillahi ta'ala, beschäftigen werden. Wie betet man, wie fastet man, wie heiratet man und so weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn Allah azza wa jal Gutes möchte, dann weitet er seine Brust für den Islam, indem er ihm Verständnis im Dien gibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nichts um Mehrung gebeten. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu nichts aufgefordert, dass er mehr um Mehrung bitten soll als das Wissen. Nämlich Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Sag, o mein Herr, mehre mein Wissen. Und wir haben gesagt, der Sheikh al-Islam Ibn Qasim al-Hanbali rahimahullah, diesen Namen habt ihr öfters gehört, das ist derjenige, der Ad-Durra Russaniya zusammengestellt hat und Al-Majmu' Al-Fatawa zusammengestellt hat. Er war ja nicht der Einzige in Bezug auf Ad-Durra Russaniya, das kennt ihr von den Gelehrten von Al-Najd, Ibn Qasim Al-Hamdali, Rahimahullah. Und er hat auch andere Bücher geschrieben und wie gesagt, er sagt in seiner Erklärung, Hashia von den drei Fundamenten von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wenn das Wissen erwähnt ist oder erwähnt wird, ist damit das islamische Wissen gemeint. Also nicht das Wissen der Dunya, sondern das Wissen des Islams. Tayyib, barakallahu fikum. Wir werden auf bestimmte Sachen eingehen, die sehr, sehr wichtig sind. Wir brauchen ein Vorwort, damit wir den Fiqh richtig verstehen. Was für uns wichtig ist, ist, was sind die Beweise der Scharia für uns? Aus was entnehmen wir die Urteile des Islams? Es, bitte schön. Koran. Ja. Und noch? Gelehrte. Das ist die Erklärung. Aber wir kommen. Erste, das Buch Allahs. Wir sagen, wir reden von den Beweisen. In Beweisen sagt man Adilla im Arabischen. Und das ist Plural von Ad-Dalil, yani der Beweis, ganz einfach. Und der Beweis ist das, was dich zu dem bringt, was du verlangst. Das so definieren die Ulama, rahimahullah, den Beweis. Erste Beweisquelle im Islam ist der Koran, das Buch Allahs. Das ist das Erste, auf dem wir uns stützen. Und das Buch Allahs ist das Buch, sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die nicht erschaffen sind, die Allah subhanahu wa ta'ala auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Gesandten Allahs, herabgesandt hat, auf dem Wege von Jibril alaihi salatu wasallam, auf 23 Jahre. Und dieser Koran ist Tawatur überliefert. Ich werde gleich darauf eingehen. Das heißt, darin gibt es keinen Zweifel. Jeder Buchstabe, jede Haraka, jedes Wort ist Tawatur oder auch Mutawatir überliefert. Mutawatir ist, barakallahu fikum, so viele Menschen überliefern anderen Menschen, sodass sie sich nicht auf eine Lüge einigen können. Also wir haben eine gewisse Anzahl von Menschen. Die Anzahl, es gibt Meinungsverschiedenheiten, wie viel diese Anzahl ist. Was Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, er sagt, es sollten so viele sein, die wiederum anderen überliefern, die auch wieder so viele sind, dass sie sich nicht auf eine Lüge einigen können. Das heißt, das ist Tawatur, Mutawatir. Und das ist die höchste Stufe im Islam. Es gibt keine höhere Stufe in der Überlieferung. Das Urteil vom Mutawatir ist, dass es verpflichtend ist, das zu nehmen, was Mutawatir überliefert worden ist, und danach zu handeln. Und die Ablehnung davon ist Kufr, ist Unglaube. Wir werden nicht reingehen, natürlich ist es ein Thema für sich. Ihr müsst wissen, dass Al-Fiqh nicht nur zusammenhängt wie Betisch, sondern es hängt mit verschiedenen Wissenschaften ab, mit arabischer Sprache, mit Hadith, mit Usul al-Fiqh und andere Sachen. Deswegen, yani, wenn man dieses Thema bearbeitet oder über Allah subhanahu wa ta'ala's Religion reden möchte, dann muss man lernen und aufpassen. Es reicht nicht, ein Buch aufzumachen und zu sagen, Khalas, ich bin hier Sheikh al-Islam geworden, weil ich dieses Buch gelesen habe und ich kann dir auch sagen, wie es ab und so weiter. Tayyib, ist es deutlich für euch, Brüder, was Mutawatir ist und Tawatur? Ihr seht, wir machen mehrere Sachen auf einmal. Also ist dasselbe, Mutawatir und Tawatur. Ja, Mutawatir und Tawatur ist dasselbe. Tayyib, zweitens ist die Sunna vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und was versteht man unter der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Alles, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und das ist die Erklärung der Muhaddithun, der Hadith-Gelehrten. Alles, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach alles, Achi. Sein Glaube, sein Aussehen, seine Handlungen, alles, was dir einfällt, ist es über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und wenn wir sagen, die Sunna im Aqidah ist das Gegenteil von Al-Bid'ah. Und wird auch Sunna Al-Aqidah genannt, wie wir schon gelernt haben. Und es gibt noch andere Definitionen, aber wir bleiben hier inshallah ta'ala stehen. Die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, in ihr beinhaltet Starkes und Schwaches, Authentisches und Nicht-Authentisches. Okay? Und wir reden von dem Authentischen. Also, wir sagen, wir nehmen nur das Authentische vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, es gibt zwei Begriffe, die ihr euch merken könnt. Entweder sagen wir, dieser Hadith ist sahih, das heißt, er ist authentisch und das hat Bedingungen, aber es ist nicht unser Bereich. Oder wir sagen, er ist hasan. Und in meisten Fällen meint man damit, dass er authentisch ist. Nur Sahih und Hasan sind zwei Stufen. Sahih und Hasan. Hasan ist etwas unter Sahih. Wenn wir sagen zum Beispiel Hasan, Sahih teilt sich wiederum in zwei Gruppen. Wir sagen Sahih li dhatihi, Sahih an sich, und Sahih li ghairihi, durch andere. Und das ist auch Hasan li dhatihi, und es gibt noch Hasan li ghairihi. Nur damit ihr das gehört habt. Was ihr wissen sollt, wenn ich sage, dieser Hadith ist sahih, dann wisst ihr, dieser Hadith ist authentisch. Und er hat das Urteil, dass wir ihn als Beweismittel nehmen und dass es verboten ist, ihn abzulehnen. Und genauso, wenn ich euch sage, Hasan, dann bedeutet es auch genauso, dass dieser Hadith authentisch ist und das als Beweismittel dient im Dien Allah subhanahu wa ta'ala. Und im Allgemeinen, wenn ich sage, dieser Hadith ist da'if, er ist schwach, das bedeutet, sein Urteil ist, dass wir nicht mit dieser Überlieferung arbeiten. Okay? Das ist so einfach nur yani, auf die Schnelle. Wenn wir detaillierter mal, wenn Allah uns erlaubt, dass wir detaillierter mal über die Hadith-Wissenschaft sprechen, und dann werdet ihr noch sehr, sehr viele andere Sachen erfahren. Und dann werdet ihr Yaqin haben, dass das, was ihr liest in Sahih al-Bukhari, oder wenn da steht Sahih, dass ihr keinen Zweifel habt, dass diese Überlieferung authentisch ist. Was ist Sahih? Die Bedingungen davon sind unter anderem, dass man sagt, die Überlieferungskette ist vom Anfang bis Ende geschlossen. Was bedeutet das? Das heißt, wir sind jetzt, sagen wir mal, 4 Leute. Du hörst was von mir, Achi, direkt. Du übernimmst das von mir und er übernimmt das von dir und er übernimmt das von dir. Ja? Also das, wir sind eine, ich bin die erste Generation, du die zweite Generation, er die dritte und er die vierte. Diese Kette ist geschlossen. Du hast von mir gehört, er hat von dir gehört und er hat von ihm gehört. Tayyib, wenn die Kette nicht geschlossen ist, fällt das schon weg, dass diese Überlieferung authentisch ist. Beispiel, du hörst von mir, aber er hat nicht von dir gehört, aber er überliefert, als hätte er von dir gehört. Aber er hat das nicht von dir gehört. Er fällt weg. Die zweite Sache ist, dass in der Überlieferungskette kein versteckter Fehler ist. Tayyib, für uns beispielsweise, wenn wir diese Überlieferungskette betrachten würden, würden wir sagen, na'am, der Bruder und der Bruder haben in derselben Zeit gelebt und haben im selben Ort gelebt. Also das kann sein, dass er von ihm gehört hat, richtig oder nicht. Für uns ist es kein offensichtlicher Fehler. Aber die Gelehrten, rahimahumullah, die Hadith-Gelehrten studieren dein Leben und studieren sein Leben und schauen, wo hat er gelernt, wie alt war er, wo ist er geboren, wo ist er gestorben, wie war seine Auswendigkeit, wie hat er auswendig gelernt, hat er dich überhaupt getroffen oder nicht, kann es sein oder kann nicht, es kann sein, dass du neben ihm gelebt hast, aber er hat noch nie von dir ein Hadith genommen, verstehst du? Das erkennen wir nicht, das erkennen die Spezialisten von den Hadith-Gelehrten. Dann gibt die Genauigkeit im Überlieferung, da gibt es 2 Arten. Wäre gut für euch, wenn ihr das aufschreibt. Vielleicht würdet ihr euch Zeit sparen, wenn ihr das nächstes Mal... Die Genauigkeit teilt sich in 2. Die Genauigkeit der Brust, was man auswendig lernt, beim Überliefern. Und die Genauigkeit beim Schreiben. Dass du jeden Wortlaut, den du von mir hörst, oder ich sage jetzt nur von mir, aber wir reden von Sunnah, dass ihr wisst, dass der Gelehrte, der Sahabi, das so vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Er hat das auswendig gelernt, richtig verstanden und genauso aufgeschrieben und bewahrt. Taib, das nennt man Dabt. Die Dabt as-Sadr, die Brust ist auswendig, und Dabt ul-Kitab, das, was man schreibt. Und das muss hundertprozentig stattfinden. Und auch das, was man auswendig lernt, bedeutet, dass die Person auch keine Fehler macht. Nicht sagt, ich habe es gehört vom Gesandten Allahs und er verdreht Worte. Oder er lässt ein Wort ab. Verstehst du, Achim? Das ist diese Dabt as-Sadr. Es hat mit Hifz zu tun. Und dann Dabtul Kitab, das Schreiben. Wenn diese Bedingungen nicht vorhanden sind, dann sowieso, oder eine, dann fällt der Überlieferer weg. Dann auch der Überlieferer muss adil sein. Schreibt auf dieses Wort, muss adil sein. Also man würde im Deutschen vielleicht gerecht übersetzen. Was heißt adil? Das heißt, barakallahu fikum, er muss Muslim sein. Erste Stelle, ein Kafir, seine Aussage wird so oder so abgelehnt. Zweitens, er muss jemand sein, der vertrauenswürdig ist. Tayyib, jemand, der ein Gelehrter ist, ein Frommer ist, der bekannt ist für sein Wissen und bestätigt worden ist. Beispiel, die Gelehrten, rahimahumullah, zum Beispiel Imam al-Bukhari, er hat von einem kein Hadith genommen, nicht nur er. Wenn er zum Beispiel gesehen hat, dass jemand im Essen, im Stehen steht und isst, er nimmt von ihm kein Hadith. Oder er zum Beispiel rasiert sein Bart. Die nehmen nicht. Die sagen, er ist nicht vertrauenswürdig. Weil er ist ein offener Sünder. Die nehmen nicht. Auch wenn du, Achi, dein Bart kürzt, die nehmen nicht von dir. Zum Beispiel Imam al-Bukhari ist einen Monat gereist. Einen Monat, Achi, auf sein Reittier. Dann hat er eine Person getroffen. Er wollte ein Hadith. Stell dir mal vor, einen Monat Reise. Wir haben es heute leicht mit Auto und ich weiß nicht, vielleicht mit Hotel und Flugzeug und ein Monat. In Wüste auch. Stell dir vor, in Wüste. Fährt und dann sieht er diese Person, wie er sein Kamel oder sein Esel oder was das ist, lockt. Sagt, komm, komm. weiß auch, wenn du das locken willst. Und er denkt, du hast was drin. Er sagt dem Imam al-Bukhari zu ihm, gibst du ihm auch das, was du ihm versprichst? Er sagt, nein. Er sagt, dann nehme ich ihn auch nicht vom Hadith von dir. Wenn du nicht ehrlich zu dieser Person, also zu diesem Tier bist, dann wirst du auch nicht ehrlich sein zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn er die Wahrheit sagen würde, er nimmt das nicht mehr von ihm. Versteht ihr? Nein. Tayyib. Das ist, was gemeint ist von Hadith al-Sahih. Und da gibt es noch eine Sache, dass ein vertrauenswürdiger Überlieferer nicht einen, der noch vertrauenswürdiger ist, als er widerspricht. Okay? Bei der Überlieferung, wie überliefert. Vergiss das nicht, was ich sage. Dass ein vertrauenswürdiger Überlieferer nicht einen widerspricht, der vertrauenswürdiger ist als er. Beide sind vertrauenswürdig. Aber er widerspricht in einem Wortlaut jemanden, der diese Überlieferung überliefert, der vertrauenswürdiger ist als er. So fällt diese Stufe runter von As-Sahih. Das ist nur in Bezug auf As-Sahih. Und Al-Hasan ist eine Stufe runter, wenn es was mit der Brust zu tun hat. Yani diese Person ist nicht richtig stark im Auswendiglernen. Es kann sein, dass diese Person einen Fehler macht. Es kann sein, dass sie eine Schwäche hat. Aber sie ist vertrauenswürdig, die Gelehrten nehmen von ihm und so weiter, ist kein offener Sünder. Dann geht das auf die Stufe runter und so weiter. Bi'idhnillahi ta'ala, das reicht nur, damit ihr ein Bild darin habt. Und so seht ihr auch, oder könnt ihr die Leute beurteilen, die behaupten, dass Sahih al-Bukhari nicht authentisch ist. Du kannst an sie messen, was das Wissen ist, indem du sie fragst, Sahih al-Bukhari ist nicht authentisch. Dann erklär mir mal, was al-Bukhari, rahimahullah, oder die Gelehrten, für Bedingungen hatte, damit er es in seinem Werk geschrieben hat. Wenn er dir nicht erzählen kann oder aufzählen kann oder erklären kann, weißt du, du hast es mit einem Unwissenden zu tun, den du zum Schweigen bringen musst. Indem du ihm sagst, er soll Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und nicht über die Religion Allahs reden. Denn Allah sagt, und wir haben die Ermahnung herabgesandt und wir sind seine Schützer. Und einen von dem Schutz, oder wie Allah seine Religion schützt, ist durch die Gelehrten. Steht ihr? Wenn wir betrachten, was die für Bedingungen haben. Denkt ihr, sie hätten von uns ein Hadith genommen? Wallahi, sie hätten kein Hadith von uns genommen. Sie hätten nicht. Wenn sie sehen, du bist nicht immer du wohnst nebenan und du gehst nicht immer zum Gebet. Sie sagen, was sollen wir von dem nehmen? Ja? Oder andere Sachen. Möge Allah uns bewahren. Natürlich, wenn jemand lügt, khalas, er ist unten durch. Versteht ihr? Wenn er einmal lügt, khalas, von dem wird nicht mehr genau. Okay, wir haben gesagt, erstens Al-Quran, dann ist Sunnah und dann ist Al-Ijma'. Al-Ijma' ist der Konsens, wir reden meistens von dem Konsens der Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein Beweismittel in unserer Scharia. Und dann gibt es eine Art der Beweisführung, worin es Ikhtilaf gibt. In diesen drei gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Im Quran, in der Sunnah und in Ijma'. Es gibt noch Bezug auf Al-Qiyas, auf den Analogieschluss. Wenn dieser Analogieschluss richtig ist, dann wird er ohne Zweifel akzeptiert. Und wenn dieser Analogieschluss falsch ist und gegen den Islam oder gegen die Beweise spricht, dann natürlich ist er abzulehnen. Ja? Das ist deutlich für euch. Wenn ich euch frage, auf welche Beweise fußen wir? Und was noch? Und Ijma, Konsens aller der Gelehrten, der Gelehrten. Ja. Und die letzte, Al-Qiyas, der Analogieschluss. Wir wollen aber bei Bismillah ta'ala nicht sehr detailliert auf das eingehen, damit wir in Fiqh kommen. Aber das ist wichtig, dass wir das erwähnen. Okay, dann gehen wir bei Bismillah ta'ala. Inshallah ta'ala, was wir hier noch brauchen, ist die Vorschriften, Al-Ahkam al-Taklifiyya, das heißt die Urteile. Wir haben zwei Sachen, die Urteile in Bezug auf die Person und die Urteile in Bezug auf den Zustand. Tayyib. Von den Vorschriften, jetzt erkläre ich euch, was Haram bedeutet, was Halal bedeutet, was Mustahab bedeutet und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig, das müsst ihr wissen. Sonst werdet ihr den Fiqh nicht verstehen. Sabr, inshallah. Al-Ilm braucht Sabr, inshallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer einen Weg einschlägt, um Wissen zu erlangen, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn einen Weg erleichtern ins Paradies. Und Allah hört diejenigen, denen er Wissen gegeben hat und Iman. Deswegen, inshallah, das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala euch gewährt hat. Und habt Geduld, weil das Wissen braucht Sabr, wallah. Das Wissen kannst du nicht mit ruhigem Körper nehmen und mit Erleichterung. Und das Wissen braucht Bemühen. Imam Shafi'i sagt, das Wissen wird nicht erlangt mit einem ruhenden Körper. Und das wirst du merken, Achi. Wenn du richtig reingehst, wirst du Anstrengung fühlen. Und das ist Dschihad. Das ist auch eine Art von Al-Dschihad. Die Pflicht. Im Arabischen sagen wir Wajib und Fard. Die Pflicht im Arabischen, wir sagen Wajib und Fard. Die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass zwischen Wajib und Fard kein Unterschied gibt. Es gibt einen Teil der Gelehrten, die einen Unterschied gemacht hat, aber nur in Bezug auf die Überlieferung, aufgrund, wie diese Überlieferung gekommen ist. Das ist der eigentliche Unterschied. Aber wir halten uns an die Mehrheit. Die Mehrheit sagt, dass Wajib und Fard dasselbe ist. Was ist Wajib und was ist Fard? Wajib ist, was Allah subhanahu wa ta'ala, der Gesetzgeber, wir sagen, was der Gesetzgeber, und wir sagen Allah und sein Gesandter. Aber sein Gesandter, er ist nur der Übermittler. Nicht der Prophet gibt Gesetze, sondern er übermittelt von Allah. Aber nur damit ihr versteht. Was der Gesetzgeber bindend uns auferlegt hat, zu tun, wo wir keine andere Wahl haben. Okay? Er sagt, tu das, khalas, du musst das tun. Wa aqimus salah. Und verrichtet das Gebet. Was ist die Frucht davon? Wer es tut, wird belohnt und wer es lässt, wird bestraft. Oder auch ersündigt. Tayyib, natürlich gibt es auch manche Pflichten, wenn du sie unterlässt, gehst du in Kufr. Wir reden ja nicht darüber, ob diese Pflichtunterlassung Kufr ist oder nicht. Wir reden, dass es Sünde ist. Habt ihr verstanden? Wenn ich euch frage, was ist gemeint mit Pflicht, was ist das Ergebnis, dann sagt ihr, na? Wer es tut. Na, noch mal. Wer es tut, der belohnt, wer es tut, wird belohnt. Und wer es lässt, wird bestraft. Nein. Okay, und dann haben wir Al-Mustahab. Al-Mustahab wird auch gesagt As-Sunnah. Aber ich habe gesagt, meiden wir diesen Begriff. Weil es ist Pflicht, der Sunnah zu folgen. Al-Mustahab. Barakallahu fikum. Und, oder man sagt auch Mandub. Schreibt auf Mandub und man sagt Sunnah. Es gibt noch andere. Also erwünscht, ne? Ja, erwünscht, genau. Aber wir lernen inshallah die Begriffe auch auf Arabisch. Okay, was ist die Definition davon, was der Gesetzgeber, Allah subhanahu wa ta'ala, uns auferlegt hat, aber nicht bindend. Nicht bindend. Wenn du es tust, und das Ergebnis ist davon, wenn du es tust, wirst du belohnt, und wenn du es unterlässt, wirst du nicht bestraft. Du hast eine Sache gemacht, die makruh ist, unerwünscht. Auf die gehen wir. Brüder, ich weise nochmal hier drauf hin. Unsere Mashaikh haben uns auch darauf hingewiesen, als wir das gelernt haben. Da haben sie gesagt, nicht wenn ihr das lernt, dann sagt Subhanallah, das ist nur Mustahab, brauche ich nicht machen. Oder das, khalas, ich verrichte nur meine Pflicht. Das soll nicht dazu führen. Ja? Das ist nur eine Erleichterung. Als Pflicht, dass wir die Sunnah praktizieren. Tayyib. Dann kommen wir zum Halal oder auch Al-Mubah. Yani das Erlaubte. Al-Halal oder Al-Mubah. Al-Mubah ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala weder gebietet noch verbietet. Was Allah weder gebietet noch verbietet. Das ist Halal, das ist Mubah. Ich gebe gleich Beispiele, inshallah. Und das Ergebnis davon ist, wenn du es tust, wirst du nicht bestraft. Und wenn du es unterlässt, wirst du nicht bestraft und du sündigst nicht. Wenn du es tust, wirst du nicht belohnt. Und wenn du es unterlässt, wirst du nicht bestraft und sündigst nicht. Als Beispiel Wasser trinken. Wasser trinken. Wirst du belohnt, wenn du Wasser trinkst? Nein. Wenn du es nicht trinkst und wenn du es trinkst, weder wirst du dafür belohnt noch dafür bestraft. Aber hier ist eine Regel, schreibt auf. Und die Sachen, die Mubah sind, können in eine Ibadah umgewandelt werden mit richtiger Absicht. Nämlich, dass du Wasser trinkst, damit du Allah besser anbetest. Indem du schlafen gehst, um fitter für das Gebet zu sein. Indem du isst, um stärker gestärkt zu werden für das Gebet. Stell dir mal vor, du schläfst, Achi, und dein Schlaf ist Ibadah. Natürlich, wenn du nicht das Gebet verschläfst. Wenn du die Absicht hattest, das Gebet zu verrichten und so weiter. Und das kannst du in allem machen, was du im Leben vorhast. Dann die vierte ist Al-Makruh. Al-Makruh ist das Unerwünschte. Tayyib, auch das Verhasste. Aber das meiste, was übersetzt worden ist, ist meistens so das Unerwünschte. Okay. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht bindend verboten hat. Was Allah nicht bindend verboten hat. Das Ergebnis davon ist, wer es tut, wird nicht bestraft und wer es unterlässt, wird belohnt. Tayyib. Al-Makruh, barakallahu fikum, kann auch manchmal haram sein. Aber das ist selten. Allah erwähnt das im Koran, erwähnt zum Beispiel bestimmte Dinge in Surah Al-Isra, dass das und das und das, bestimmte Sachen erwähnt er und dann sagt er, und das ist schlecht bei deinem Herrn und unerwünscht, makruh, verhasst. Aber das ist nicht gemeint, das Verhasstsein im Sinne von, wenn du es tust, wirst du nicht bestraft und wenn du es unterlässt, wirst du belohnt. Nein, damit sind die großen Sünden gemeint. Und manche Gelehrten von den Madhahib, wie Imam Malik und andere, die haben zum Beispiel auch Makruh genannt und meinten damit Haram. Nur als Nebeninfo. Aber der Asl ist, dass, was wir lernen, wer es tut, wird belohnt. Wer es tut, wird nicht bestraft und wer es unterlässt, wird belohnt. Dann haben wir noch eine letzte Sache und das ist Al-Haram. Haram oder Al-Mahdhur. Al-Mahdhur. Und das ist, barakallahu fikum, was Allah bindend geboten hat, dass wir das unterlassen. Das hat er bindend uns geboten, dass wir das unterlassen. Und das Ergebnis davon, Brüder, ist, wer es macht, verdient die Strafe. Und wer es unterlässt, wird belohnt. Aber nicht jeder Haram, den man unterlässt, wird man auch belohnt. Versteht ihr? Tayyib. Wer es macht, wird verdient es, bestraft zu werden, und wer es unterlässt, wird belohnt. Aber nicht jeder Haram, Achi, wirst du belohnt. Jetzt, wie viele Arten von Haram fallen dir ein, wenn ich dich frage? Was fällt dir ein, Achi? Von Haram? Ja. Alkohol. Na. Zum Beispiel. Alkohol, Zina, Zigaretten rauchen und so weiter. Wirst du belohnt, weil du es gerade nicht tust? Nein. Du wirst nicht belohnt. Sondern du wirst erst belohnt, wenn du in die Situation kommst. Entweder du machst Zina, oder du machst keinen Sinner. Die Frau ladet dich ein, Sinner zu machen. Du sagst, nein, ich halte mich davon fern. Du wirst dafür belohnt und gewaltig belohnt. Einer kommt und sagt, komm, wir trinken zusammen ein Bier. Du sagst, nein, ich trinke kein Bier. Haram. Und in diesem, weil du es für Allah unterlässt, wirst du belohnt. Und Beweis auch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Mensch beabsichtigt etwas Schlechtes zu tun. Tayyib. Dann er geht und macht es. Allah schreibt ihn eine Sünde. Wenn er dabei ist, diese Sache zu tun, oder er hat, sagen wir, er hat dieses Verlangen oder diese Absicht, diesen Haram zu tun, wird ihm noch nicht der Haram geschrieben. Bis er es ausführt, eine Sünde. Und wenn er es dann unterlässt, schreibt ihm das als eine gute Tat. Jemand will Zinsen nehmen. Er weiß, er kann zum Beispiel ein Haus oder ein Auto nur mit Zinsen. Er geht und er kriegt einen Kredit. Die sagen, ja, auf geht's, komm, heute gibt's noch, ich gebe dir 20.000 noch weniger, wenn du es heute nimmst. Er geht und sagt, subhanallah, ich hole mir ein Haus, ein Flugzeug und so. Er geht dorthin und dann kurz beim Schalter sagt er, das geht nicht, das ist haram. Ich kann das nicht machen. Er unterlässt es, Allah wird dich für diese Absicht belohnen. Aber in Hasanat ist anders. Wenn du eine Absicht hast, eine gute Tat zu tun, aber du machst das nicht, Allah schreibt dir trotzdem eine gute Tat. Wenn du es, ja, die Niyya davon. Und wenn du es tust, mindestens 10-mal bis 700-fach und mehr. Das ist die Barmherzigkeit Allah. Ist diese Sache deutlich für euch, Brüder? Ja. Dann gibt es Al-Ahkamul Wada'iyya. Er sagt hier Al-Wada'iyya, yani die festgelegten Vorschriften. Erstens Al-Sabab. Und das ist der Grund. Wenn du betest, dann musst du einen Grund haben, warum du betest. Oder? Du sagst, ich will jetzt Dhuhr beten. Warum? Weil der Grund von Dhuhr eingetroffen ist. jetzt ist das Ruhrgebet, die Zeit ist eingetroffen und jetzt bete ich. Du brauchst also einen Grund, um eine Sache auszuführen. Zweite Sache ist die Bedingung. Ash-Shart. Im Arabischen sagt man Shart oder Plural Ash-Shurut. Und das ist die Voraussetzung oder die Bedingung. Dritte Sache ist Al-Mani'. Al-Mani' ist der Hinderungsgrund. Da müssen alle Hinderungsgründe aufgehoben werden, damit du zum Beispiel eine bestimmte Tat ausführen kannst. Na, mach ich. Beispiel, Brüder, du willst eine Frau heiraten. Okay, du hast jetzt Beispiel eine Frau. Okay? Darfst du noch eine Frau heiraten? Mit Sicherheit. Alhamdulillah. Du hast die Bedingungen erfüllt. Du hast alles, was du brauchst, um eine zweite Frau, dritte Frau, vierte Frau zu haben. Tayyib? Okay, jetzt gibt es eine Frau. Aber das ist zum Beispiel die Mutter von deiner Frau. Die darfst du nicht heiraten, weil es ein Mana, ein Hinderungsgrund ist für die Gültigkeit der Ehe. Verstehst du mich, Achi? Und zum Beispiel auch, du darfst zum Beispiel die Cousine deiner Frau heiraten, aber du darfst nicht ihre Schwester heiraten. Solange sie lebt. Solange sie lebt, ja. Alhamdulillah. Versteht ihr, dass die Hinderungsgründe weg sind? Dann die vierte Sache ist As-Sahih und Al-Batil oder Al-Fasid. As-Sahih, merkt euch, und Al-Batil oder Al-Fasid. Nicht Sahih ist, ob da authentisch ist, und Batil, nicht Sahih, was wir in Hadith gelernt haben, sondern Sahih im Sinne. Wenn du dein Gebet als Beispiel richtig verrichtet hast, dann sagen wir nicht, dein Gebet ist gültig, sondern dein Gebet ist richtig. Sahih, weil die Gültigkeit kann Allah subhanahu wa ta'ala weiß nur, ob er das annimmt. Das war, yani Allah ist der Einzige, der das annimmt oder nicht. Und keiner weiß das, außer Allah selbst. Deswegen wir sagen, dein Gebet, wenn du alle Bedingungen und Voraussetzungen erfüllt hast, sagen wir, dein Gebet ist sahih. Versteht ihr? Zum Beispiel, du hast dein Gebet verrichtet, aber ohne Wudu. Oder du hast dein Gebet verrichtet und du hast Wudu verloren im Gebet. Jetzt fragst du den Sheikh, ist mein Gebet sahih oder ist mein Gebet nicht sahih? Er sagt, dein Gebet ist Fasid. Schreibt auf. Fasid, yani es ist fehlerhaft, also ungültig. Manche Gelehrte sagen auch Batil. Es gibt einen Teil der Gelehrten, die unter Batil und Fasid unterschieden haben. Warum? Ihr werdet gleich verstehen. Brüder, nicht alles, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr nicht alles versteht, macht trotzdem weiter. Man versteht nicht immer alles auf einmal. Verstehst du, manchmal sitzt du bei einem Sheikh, du verstehst 10%. Ich kenne Mashayikh, er sagt, ich bin zu einem Großgelehrten gegangen, am Anfang, wo ich gelernt habe. Ich bin reingegangen, noch verwirrter rausgegangen, als ich davor reingegangen bin. Ich habe nichts verstanden, noch weniger als davor. Aber das ist normal, Achi. Hauptsache, gib nicht auf. Jetzt hörst du es zum ersten Mal, dann hörst du es zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und irgendwann mal hast du das drin. Tayyib, Fasid und Batil. Einige Gelehrte haben gesagt, Al-Fasid und Al-Batil ist das Gleiche. Und andere haben gesagt, nein, Al-Fasid ist etwas, was ein Fundament im Islam hat. Aber die Tat ist ungültig. Das Gebet. Du hast gebetet, du hast Wudu gehabt, im Gebet hast du was? Wudu verloren, dein Gebet ist ungültig. Und Al-Batil heißt, für diese Sache gibt es überhaupt keinen Beweis, dass man diese Ibadah verrichten kann. Verstehst du? Deswegen, nur damit ihr das einmal gehört habt, aber im Allgemeinen sagt, die meisten Gelehrten machen keinen Unterschied. Wenn ich gebe euch, wir machen ein bisschen auch Test. Jemand kommt und er macht Wudu auf beste Art und Weise, aber er vergisst beim Wudu sein Gesicht zu waschen. Was sagen wir zu ihm? Dein Wudu ist? Fasid. Fasid. Ja, genau. Oder nicht richtig. Nicht Islam. Ja. Fünfte, ja. Versucht euch die Begriffe anzugewöhnen. Tayyib, ihr seid jetzt, Alhamdulillah, eine Stufe höher als davor. Wenn nicht einer Wudu macht auf die richtige, also er macht Wudu von Anfang bis Ende richtig, was sagen wir, was der Hukum von sein, was das Urteil von sein ist, sahih. Wir sagen nicht mehr gültig und wir sagen auch nicht mehr ungültig. Nur bei den Leuten, die das nicht kennen. Dann sagen wir, dein Gebet, dein Wudu ist nicht richtig, ungültig. Aber wenn wir untereinander reden, sagen wir sahih, Fasid, Batil und so weiter. Das ist wichtig, dass man das beim Fiqh versteht. Batil, manchmal hört man so Batil irre genannt. Auch, Batil ist Falschheit. Falschheit, ja. Zum Beispiel, dass man sagt, es gibt zwei Götter. Oder es gibt zwei Religionen, die richtig sind. Genau, die ist auf Falschheit. Nein. Ich weiß, ihr habt euch vorgestellt, wir machen heute Tahara. Wie macht man Wudu und wie macht man... Aber das ist wichtig, Brüder. Wisst ihr, inshallah, das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr versteht, was gemeint worden ist. Barakallahu fikum. Das ist sehr, sehr wichtig. Inshallah, das ist das, was wir... das reicht als Einführung, damit ihr versteht, wenn ich heute sage, sein Gebet ist sahih, dann khalas, du weißt, sahih. Wenn ich sage, sein Gebet ist Fasid, dann weißt du, Fasid bedeutet das und das. Okay, Brüder. Fragen zu dem, was ich gesagt habe? Du hast nur fünf Bedingungen, ja? Ja, al-Wada'iyya. Okay. Nein. Soll ich nochmal wiederholen, die fünf? Habt ihr alle? Ich kann ganz kurz wiederholen. Bitte. Okay, der erste war al-Sabab, das ist der Grund oder die Ursache. Der zweite war al-Shart, die Bedingung oder die Voraussetzung. Dritte war al-Mani', das ist der Hinderungsgrund. Viertens und fünftens, also viertens war Sahih und fünftens war Fasid und Batil. Versteht ihr? Okay. Und wir haben gesagt, ob ihr euch noch erinnern könnt, was Scharia ist. Wir haben gesagt, nein. Scharia ist die Religion. Komplett. Er hat es auf eins gefasst. Egal, was du machst, was du glaubst, wie du betest, wie du fastest, wie du glaubst und so weiter. Naam. Pause. Afdalchi. Subhanakallah, bihamdika, astaghfiruka.